Wasche meine Hände 2. Ein Besuch 2012 im mecklenburgischen Altresel, idyllisch gelegen am Tollenseesee. Der Umbau des Guts Altresel zum deutschen Trainingslager für ärztliche Mörder wurde am 1.6.1935 mit großem Aufwand gefeiert. Die Eröffnungsreden durch sämtliche Radiosender übertragen. Diese reichsweit einmalige Einrichtung diente bis 1943 der ideologischen Schulung von deutschen Ärztinnen und Ärzten, Hebammen, Apothekern sowie Angehörigen der gesundheitspolitischen Institutionen. Ein Viertel der deutschen Ärzteschaft wurde im geistigen Zentrum der NS-Eugenik geistig und körperlich erzogen und erhoffte sich einen Karrieresprung durch ihre Teilnahme. Hier ist der Deutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Ein winzig kleines Dorf in Mecklenburg erlebt heute einen großen Tag. Aus Altresel im Kreise Waren bei Neubrandenburg übertragen wir Ihnen die feierliche Eröffnung der Führerschule der Deutschen Ärzteschaft. In einem Jahr mühevoller Arbeit wurde hier für den deutschen Ärztenachwuchs etwas geschaffen, das in seinen Auswirkungen für die deutsche Volksgesundheit von tiefgreifender Bedeutung sein wird. Bevor wir aber über den eigentlichen Zweck, den diese Führerschule erfüllen soll, Näheres erfahren, ist es zum besseren Verständnis und zu gründlichem Einfühlen in die Idee, die hier zugrunde lag, nötig zu wissen, warum fiel die Wahl des Platzes zur Errichtung dieser einzigen Führerschule der deutschen Ärzteschaft gerade auf Altresel. Dafür waren verschiedene Gründe maßgebend und letzten Endes entscheidend. Gründe, die den geistigen Urheber der ganzen Idee, Parteigenossen Dr. Deuschel, den Stellvertreter des Reichsärzteführers, zwangsläufig dahin führen mussten, nur hier ist der geeignete und einzig würdige Platz, den Gedanken zur Tat werden zu lassen. Fahren wir von Neubrandenburg durch blühendes, welliges Land Mecklenburgs. So erreichen wir nach 16 Kilometer Fahrt Altresel. Den in sich geschlossenen Charakter des Stadtbildes, des alten, historisch so bedeutsamen, architektonisch einzigartigen Neubrandenburg hinter uns lassend, finden wir uns inmitten einer Landschaft, wie sie schöner und urwüchsiger kaum sein kann. Grünende Saaten und saftige Weiden wechseln ab mit dunklen, schweigenden Wäldern. Uralt ist die Geschichte der einstigen germanischen Siedlung Retra. Hier verdrängte das Germanentum die Slawenstämme. Und im Laufe der Jahrhunderte blieb übrig das Gut Altresel mit 10 Arbeiterwohnungen. Gut und Dorf Altresel boten sich im September 1933 dem Parteigenossen Dr. Deuschel auf der Suche nach einer geeigneten Stätte zur Errichtung der Führerschule der deutschen Ärzteschaft in unerwarteter Vollkommenheit dar. Jetzt erwuchs die gewiss sehr schwere Aufgabe, die neu zu errichtenden Gebäude den Charakter der Landschaft anzupassen. Denn sie ist so eigenartig und reizvoll, dass man es nicht wagen durfte, das Gesamtbild durch die willkürliche Wahl einer beliebigen Bauweise zu stören. Das leicht wellige Gelände fällt zum Tollensesee, der sich hier in 12 Kilometer Länge und 3 Kilometer Breite hinzieht, sanft ab. Der Gutspark hat einen alten, wertvollen Baumbestand, der fast alle Holzarten Europas enthält. In diese bäuerlich-urwüchsige Landschaft passte nur der Baustil des alten, bodenständigen Niedersachsenhauses in seiner unverfälschten Überlieferung. Man errichtete, dem Zweck der Führerschule entsprechend, ein großes Gemeinschaftshaus und 3 Unterkunftshäuser, die zu beiden Seiten des Gemeinschaftshauses mit ihm ein harmonisches Ganzes bilden. Es lohnt sich, den wuchtigen Bau des Gemeinschaftshauses etwas näher zu betrachten. Es steht auf dem höchsten Punkt des Parks, mit der Längs- und Aussichtsseite zum Tollensesee. Von außen betrachtet bietet es das typische Bild des niedersächsischen Bauernhauses mit dem steilen Rohrdach und den am Giebel gekreuzten Pferdeköpfen. Das Fachwerk besteht aus dunkel gestrichenem Kiefernholz, das mit roten Ziegelsteinen ausgemauert ist. In die Außenwand eingelassen sind weiß gestrichene, bleiverglaste Fenster. In der Mitte der Längsseite öffnen sich fünf hohe Flügeltüren auf eine große Terrasse, von der sich ein wunderbarer Blick auf den See und das gegenüberliegende Ufer bietet. Vom leicht abfallenden grünen Rasen leuchten Blutbuchen und Kastanien mit ihren roten und weißen Kerzen herauf. Im Innern fällt sofort der große Saal auf, in dem die gemeinsamen Mahlzeiten eingenommen werden und in dem auch der Unterricht abgehalten wird. Hier hat man das schwere Kiefernholzgefüge sichtbar gelassen. Nur roh behauen ragen die riesigen Träger in die Höhe. Sie stützen, durch wuchtige, schmiedeeiserne Klammern zusammengehalten, das tragende Gebälk der Decke. An langen, weich gescheuerten, schweren Holztischen stehen die schlichten Stühle in altertümlichen Formen mit geflochtenem Sitz. In die Deckenwolken eingegraben ist uralte bäuerliche Spruchweisheit in heimatlich niederdeutscher Mundart. In Nebenräumen dieser großen Halle sind noch der Küchenbetrieb und die Lesezimmer untergebracht. Zwanglos verstreut liegen um das Gemeinschaftshaus herum in das Grün der Bäume eingebettet die drei Unterkunftshäuser, von denen jedes 33 Teilnehmern der Lehrgänge als Wohn- und Schlafstätte dient. Zur Mitte der Längsseite betritt man die Eingangswohndiele, deren Wände reich mit Fresken, die auf die hier verwirklichte Idee hindeuten, verziert sind. Von hier aus betritt man das Zimmer des Kameradschaftsführers, unter dessen Obhut jedes Unterkunftshaus steht. Auch Wasch- und Brauseraum sind von hier aus zugänglich. Die Schlafräume sind mit ihren übereinander stehenden Betten und ihren hellen Wänden und Schränken der hier gepflegten soldatischen Auffassung entsprechend denkbar einfach und zweckmäßig gehalten. Land. Auch ein Feld mit ein paar Raben drüber, mit Getreidehaufen und Erntefeuern. Auch eine Straße für Fuhrwerke, Bauern und Liebespaare. Auch ein kleiner Ferienort mit Jahrmarkt und Kirchturm kann zu einem Konzentrationslager hinführen. Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Ravensbrück, Dachau, Bergen-Belsen. Das waren einmal Namen wie andere, Namen auf Landkarten und den Reiseführern. Das Blut ist geronnen, die Münder sind verstummt. Es ist nur eine Kamera, die jetzt diese Blocks besichtigen kommt. Ein eigentümliches Grün bedeckt die müde getretene Erde. Die Drähte sind nicht mehr elektrisch geladen. Kein Schritt mehr, nur der unsere. 1933. Die Maschine setzt sich in Bewegung. Lehrgänge verfolgen mit Rücksicht auf die Auswahl der zunächst zu schulenden Teilnehmer einen bestimmten Sonderzweck. Um diese Ärzte, von denen jeder ein Amt innerhalb der Gesundheits- und Wohlfahrtseinrichtung der Partei oder der beruflichen Körperschaften der deutschen Ärzteschaft zu versehen hat, mit dem für die Erfüllung dieser Pflichten erforderlichen Rüstzeug auszustatten, werden von gediegenen Sachkennern Vorträge über die einzelnen Gebiete gehalten. Sie haben zum Inhalt die Darstellung des Aufbaus und der Aufgaben dieser vielgestaltigen Organisationen und Einrichtungen. Die Vermittlung ausreichender Kenntnis der medizinalpolitischen Gesetzgebung, der Wirksamkeit der Gesundheitsverwaltung und der deutschen Sozialversicherung. Darüber hinaus werden Vorträge über deutsche Geistes- und Vorgeschichte und vor allem über die für das Schicksal der Nation zu entscheidenden Probleme der Rassenkunde und Bevölkerungspolitik gehalten. Lehrplan des ersten Jungarztkurses in Aldrese vom 8. März bis 4. April 1936. Reichsärzteführer Dr. Wagner. Nationalsozialistische Gesundheitspolitik und nationalsozialistisches Arztum. Dr. Deuschel. Entstehung, Wesen und Ziel der Führerschule Aldrese. Dr. Grote, Reichsärzteverordnung, Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands. Dr. Blome, der Jungarzt im Rahmen der ärztlichen Fortbildung, die Nürnberger Gesetze, weitere Themen, Hitlerjugend, Rotes Kreuz, NS-Schwesternschaft. Zusammenfassung des Lehrganges mit Ausblick auf Weitergestaltung. Dr. Peltritt, der Arzt als Erzieher, Sanitätstaktik, Gasschutz und so weiter. Dr. Groß, rassenpolitische Erziehungsarbeit. Professor Reiter, Biologie in der Staatsführung. Dr. Böhm, Erbbiologie und Rassenpflege. Dr. Jäger, die Nürnberger Gesetze. Dr. Streck, Sozialismus als blutsmäßig und wissensmäßig gebundene Charakterhaltung. Und zwar ist er, Professor Böhm, 1937 an die Führerschule gekommen. Man hat ihm nach seinen Wünschen dieses Tannenhaus oder Professorenhaus, wie die Bevölkerung es auch nennt, gebaut. Und er hat bis zum Januar 43 hier gelebt und am Schulbetrieb teilgenommen. Ihm oblag es, die jungen Ärzte, die Ärztinnen, die Apotheker und auch die Hebammen auszubilden zu Fragen der Rassenhygiene und Erbbiologie. Professor Böhm war zugleich Mitverfasser der Nürnberger Gesetze und deren Kommentator. Professor Böhm war Blutordensträger, das heißt, er war Teilnehmer am Marsch auf die Feldherrnhalle 1923, hatte eine sehr niedrige Parteinummer, war einer der engsten Vertrauten des Reichsärzteführers, dadurch ist er ja auch hergekommen. Und Professor Böhm hat, das ist vielleicht bemerkenswert, schon 1932 in Braunschweig im September einen Wochenkurs Rassenhygiene und Nationalsozialismus vor über 1000 deutschen Ärzten gehalten. 1932 vor über 1000 deutschen Ärzten. Institution seized by First Army troops. Under the guise of an insane asylum, this has been the headquarters for the systematic murder. Was ist das hier? Hier wurden während des Zweiten Weltkriegs 15.000 Menschen ermordet. Warum wurden sie ermordet? Sie wurden ermordet, weil sie Menschen mit Behinderungen waren. Aber warum hat man sie getötet? Diese Menschen waren nicht in der Lage zu arbeiten oder für sich selbst zu sorgen. Man betrachtete sie als nutzlose Esser. Nutzlose Esser? Und als unwertes Leben. Diese Ansicht entstand in den 20er Jahren. Lange vor dem Nationalsozialismus dachten Biologen und Anthropologen, dass die Menschheit oder die Regierung in das Bevölkerungswachstum eingreifen sollte. Ich verstehe. Und sie hatten eine Utopie. Utopia. Utopia. Eine Gesellschaft ohne Krankheiten und Behinderungen. Alles Lebensschwache geht in der Natur unfehlbar zugrunde. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Die Nachkommen dieser Kranken sahen so aus, die tiefer stehen als jedes Tier. Das war also ein Darwinsches Konzept, aber auch ein Konzept nach Malthus. Thomas Malthus, ein englischer Philosoph, sagte, es gäbe Knappheit an Ressourcen. Ja, aber die Nazis stützten sich auf Darwin. Sie stützten sich auf Darwin? Ja, auf Darwin und deutsche Wissenschaftler. Patienten wurden diesen Gang entlang geführt. Die Nazi-Ärzte entschieden, wer leben und wer sterben sollte. Begleitet wurden sie von 15 Schwestern. Schwestern? Schwestern und Pfleger. Schwestern und Pfleger halfen dabei, sie in ihren Untergang zu führen? Ja. Wurde gesagt, sie würden duschen? Ja, sie würden duschen und hier waren ein oder zwei Duschen. Wie viele Menschen wurden hier hereingebracht? 60 oder 70. Was ist das? Das ist der Seziertisch. Denken Sie nicht manchmal, dass die Gesunden diejenigen waren, die hier lagen und denen das Gehirn entfernt wurde und die Geisteskranken waren Dr. Gorgas und all die anderen? Nein, das denke ich nicht. Ich denke, die Menschen, die hier töteten, waren zurechnungsfähig. Sehr sogar. Die hatten ihre Ziele. Sie hatten Ziele? Ja. Ich glaube nicht, dass sie verrückt waren. Durch Unterwanderung der Ministerien, Behörden und Standesorganisationen konnten die Nazis im Bunde mit konservativen Politikern, Beamten und Wissenschaftlern politische und personelle Voraussetzungen für die rasche Machtausübung nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler schaffen. Im preußischen Innenministerium waren schon 1932 Judenlisten angelegt worden, die im März, April 1933 beispielsweise dazu dienten, hunderte jüdische Wissenschaftler, Ärzte und Mitarbeiter des Berliner Universitätsklinikums Charité zu entlassen. In kürzester Zeit wurden Gesetze zur Durchsetzung der Rassen- und Gesundheitspolitik der Nazis erlassen. Am 7. April 1933 das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Am 22. April die Verordnung über die Zulassung von Ärzten bei den Krankenkassen mit dem Ziel der Vertreibung der jüdischen Ärzte. Die Zahl zugelassener jüdischer Ärzte schrumpfte von 8.000 im Jahr 1933 auf 285 Ende 1938. Profiteure waren die arischen Ärzte, von denen nach 1936 mehr als die Hälfte der Nazi-Partei angehörten. Eine Schlüsselfunktion für die Gesundheitspolitik der Nazis hatte das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933. Seine Folge waren 400.000 Zwangssterilisierungen und 150.000 bis 200.000 Euthanasiemorde von 1934 bis 1945. Sehr sehr rasch entstand und, wie ich meine, aus gutem Grund, die Legende vom Olympia-Roderer-Dorf. Warum? Mecklenburg bekam hier in der Führerschule ein Stadion nach Olympianorm 1936. Nun kam die Olympiade und da ließ Dr. Deuschel, der Leiter der Führerschule, dort drüben in den Hang mit den entsprechenden Farben Blumenringe einsehen oder pflanzen. Die olympischen Ringe. Natürlich haben wir gewonnen. Kann doch gar nicht anders sein. Jetzt soeben bekommt der Stellvertreter des Führers von der kleinen Clara Liebendag einen Blumenstrauß überreicht. Sichtlich erfreut streichelt er über den Kopf und das Mädchen sieht hochbeglückt wieder ab, dass sie dem Stellvertreter des Führers die Hand reichen durfte. Dr. Deuschel. Nicht alle deutschen Ärzte sollen hier geschult werden, sondern nur die Auslese derjenigen, die nach weltanschaulicher Erziehung in der Partei ärztlicher Führer in dem vom Piege Dr. Wagner umrissenen Sinne sein oder werden sollen. Wir wissen, dass all die Arbeit der vergangenen 15 Jahre umsonst ist, wenn es uns nicht gelingt, unsere Ideenwelt auf die kommenden Geschlechter weiter zu verpflanzen und die Jugend zu noch fanatischeren Kämpfern für unsere Idee zu erziehen, als wir es selber sind. Wir nationalsozialistischen Ärzte wollen die Vorkämpfer sein für neue biologische Grundsätze in Medizin und Naturwissenschaft, die auf das Engste verwurzelt sind mit Blut und Boden unseres Volkes und Vaterlandes. Reichsärzteführer Dr. Wagner. Das schon auf der Gründungssitzung des Nationalsozialistischen Ärztebundes im Jahre 29 geprägte Wort aus dem Arzt des Individuums muss der Arzt der deutschen Nation werden, ist im Begriff, Wirklichkeit zu werden. Dieser geistige Umschwung aber ist nur zu erzielen durch ein ärztliches Führerkorps, das fest und unbeirrt auf dem Boden unserer nationalsozialistischen Weltanschauung steht. Diese ärztliche Führerschaft soll in Altrese herangebildet, dieses ärztliche Führertum der Zukunft soll an dieser Ausbildungsstätte entwickelt werden. War also das Ziel der Schaffung eines neuen Menschen auch utopisch, so ist der Weg für die Handelnden doch markiert und erkennbar gewesen. Und bis heute lassen sich die konkreten Handlungsräume erkennen, an denen sich die Methoden und Resultate des Strebens nach biologischer Vollkommenheit festmachen und beschreiben lassen. Foucault beschrieb in zwei Vorträgen Orte tatsächlich verwirklichter Utopien, die er im Gegensatz zu den eigentlichen Utopien als Heterotopien bezeichnete. In diesen Heterotopien würden utopische Vorstellungen in einem Raum verwirklicht, der eigens für die Transformation des imaginären Entwurfs in die Wirklichkeit geschaffen worden sei. Der utopische Aspekt der Heterotopie zeige die gute Seite des Entwurfs, die aber nur dann Überzeugungskraft erhielte, wenn sie sich auch auf eine schlechte Seite beziehen könne. Gunter Gebauer hat ausgeführt, dass im Unterschied zu den apolitischen Heterotopien Foucaults die Räume des Guten im Nationalsozialismus von staatlicher Macht organisierte Räume waren, die eine für die Konstitution des Staates wichtige Aufgabe erfüllten, indem sie dem utopischen und imaginären Gehalt der NS-Staatsideologie eine Wirklichkeit gaben. In ihnen wurden nicht nur neue Werte dargestellt und beglaubigt, sondern diese überhaupt erst geschaffen. Dem paradoxen Konzept einer Verstetigung der Revolution und den damit verbundenen unausgesetzten Forderungen des Partei- und Propagandaapparats nach höchster Gesundheit und Rassereinheit war notwendig, immanent, dass sie nicht an ihr Ende gelangen durften. Vielmehr waren, wenn das Ziel näher zu rücken schien, die Auslesekriterien mit der Konsequenz zu verschärfen, dass die Selektion und Ausmerze von Minusvarianten immer weitere Personengruppen erfasste. Das Bestreben, Gesundheit infinitesimal zu optimieren und das deutsche Volk als idealen Volkskörper einem perfekten Staatswesen anzupassen, ließ so unweigerlich die grundlegende Spannung zwischen der leidensfreien Gesundheitsgesellschaft des neuen Menschen auf der einen und den anthropologischen Anlagen und Limitiertheiten der Individuen auf der anderen Seite aufbrechen und führte so zu Selektion, Isolation und Elimination derjenigen, die den Erwartungen nicht genügen konnten. Die dauernd verunsichernde, jede und jeden betreffende und potenziell gefährdete Forderung nach Vollendung des Individuums, öffentlich aufwendig inszeniert in der Gegendarstellung minderwertiger, kränklicher und schwacher Körper, kann als notwendige negative Entsprechung der Orte tatsächlich verwirklichter Utopien, Heterotopien verstanden werden, an denen exemplarisch das Ideal des erbgesunden, starken und überlegenen arischen Körpers repräsentiert wurde. Der Begriff des Volkskörpers implizierte die Vorstellung eines homogenen und sich selbst regulierenden Organismus und ließ die NS-Gemeinschaft als organisch definiert und biologisch aufgefasst erscheinen. Als Teile eines eigenen Organismus verloren die einzelnen Körper an Autonomie, individuelle Gesundheit und Reproduktionsfähigkeit wurden nicht mehr als Privatsache, sondern als Aufgabe des Staates begriffen. Thank you. Seit 1936 hatten darüber hinaus auch mindestens 4 spezielle Lehrgänge für Ärztinnen stattgefunden, deren besonderer Schwerpunkt auf Fragen der Jugenderziehung gelegen hatte und an denen vor allem im BDM beschäftigte Ärztinnen teilgenommen hatten. In einem Artikel der Zeitschrift Die Ärztin hieß es dazu: Mit dieser Schulungswoche ist zum ersten Mal offiziell von Seiten unserer Standesführung der Tatsache Rechnung getragen, dass die Ärztinnen in Deutschland gebraucht werden, dass sie vollwertige Glieder der Volksgemeinschaft sind und dass sie, um das Beste für die Volksgemeinschaft leisten zu können, ebenso eine Schulung, einer Vertiefung ihres Wissens um politisch und beruflich weltanschauliche Dinge bedürfen, wie andere Berufsgruppen auch. Es kann also Aldrese als Symbol des Umschwunges einer anfänglich unorganischen zu einer organischen Politik uns Ärztinnen gegenüber gelten. Gerade für die jungen Ärztinnen dürfte sich Aldrese als eine jener tatsächlich verwirklichter Utopien im Sinne Foucaults dargestellt haben. Indem das straffe Lehrgangsprogramm mit einer ausgewogenen Kombination von sportlichen und schulischen Elementen, aber auch Freizeit, Naturnähe, Gruppenerlebnis und weitgehende Befreiung von typisch weiblichen Pflichten als Elemente einer temporären Weltferne wirkten. In Aldrese war es möglich, sich für einige Wochen dem Alltag der nationalsozialistischen Männergesellschaft weitgehend zu entziehen und in einem geschützten Raum die propagierten Vorstellungen und Werte von Kameradschaft und vorbildlichem Führertum mit dem Endziel einer konfliktfreien Gesellschaft wertvoller Individuen zu praktizieren, die künftig vermittelt und vorgelebt werden sollten. An diesem eigens geschaffenen Ort schien auch die Höherentwicklung des einfachen Arztes, der Ärztin, zum Ideal des Gesundheitsführers oder der Gesundheitsführerin des deutschen Volks in greifbare Nähe gerückt. Hebammen wurden ebenso wie Ärztinnen und Ärzte in Aldrese darauf vorbereitet, ihre Berufstätigkeit im nationalsozialistischen Sinne auszuüben. Ziel war es, über die Hebammen gewissermaßen die Hand an der Wiege zu haben. Im Jahre 1933 erfolgte die Gleichschaltung der bestehenden Berufsverbände zur Reichsfachschaft deutscher Hebammen. Verantwortliche für Angelegenheiten des Hebammenwesens in der Nazizeit ist Nana Conti aus Berlin. Conti ist überzeugte Nationalsozialistin. Ihr ältester Sohn Leonardo, SS-Mitglied, wird 1933 Reichsinnenminister für das gesamte Gesundheitswesen. Ab 1940 Reichsärzteführer. Frau Conti schreibt in der Hebammenzeitschrift von der Notwendigkeit des zahlenmäßig und wertmäßig genügenden Nachwuchses, von der Ausmerzung minderwertiger oder verbrecherischer Erbmasse und des Weiteren: Die staatlichen Richtlinien sollen von den Hebammen durch Gespräche von Mund zu Mund volkstümlich gemacht werden. 1936 bekunden über 1000 Storchentanten auf dem Internationalen Hebammenkongress in Berlin begeisterte Zustimmung zur Gesundheitspolitik der Nazis. ...1937 arbeiten fast 90% der Hebammen nur in der freien Praxis. Es gibt knapp 90% Hausgeburten. 1938 wird das neue Reichshebammengesetz in Deutschland erlassen. Es ist mit Novellierungen gültig bis 1985. In Österreich bis 1994. Seitdem gilt die Beiziehungspflicht. Jede Schwangere ist verpflichtet, zur Geburt eine Hebamme zu rufen. Für die Nazis ist dies ein weiteres Instrument, jede Gebärende zu kontrollieren, denn nur politisch zuverlässige, nicht-jüdische Hebammen sind zugelassen. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg sagt ein Dr. Springsfeld in Osnabrück vor Hebammen und Hebammenlehrern Folgendes. Keine Waffe kann für 15 Millionen Reichsmark hergestellt werden, von gleicher Kraft wie die 400.000 gesunden Preußenkinder, die bald durch Mehrgeburten erwartet werden. Die dann immer noch fehlenden 15 Millionen Reichsmark sollten nach seinem Vorschlag durch Besteuerung der Kinderlosen eingebracht werden. Hohe Geburtenziffern sollen langfristig militärische Kapazitäten erhöhen. Jede Form der Aufklärung über Verhütungsmittel gilt als Sabotage. Laut Hebammendienstordnung ist auch eine vermutete Abtreibung zu melden. Unerwünschte Kinder im Sinne des NS-Regimes werden abgetrieben. 1935 wird die eugenetische Indikation für den Schwangerschaftsabbruch eingeführt. Zwangsabtreibungen werden vorgenommen bei Frauen mit sogenannten Erbleiden, bei Jüdinnen, bei Prostituierten, bei sowjetischen und polnischen Zwangsarbeiterinnen. Teilweise müssen die Frauen zynischerweise einen Antrag auf Abbruch stellen. In einem geheimen Runderlass wird 1939 bestimmt, dass interessante Fälle von missgestalteten Neugeborenen in 30 spezielle Kinderfachabteilungen gebracht werden sollen. Hier wird G und B handelt nach der Grundidee, heilen und vernichten. Vernichtet wird durch Verhungern lassen, Luminal und Morphium. Die Hebammen erhalten 2 Reichsmark pro gemeldeten interessanten Fall. Thank you. war früher das Institut. Und da war der Professor und die Ärzte drin. Labor und so weiter. Zwei riesengroße Gewächshäuser. Eins beheizt, also sehr warm, tropisch. Und das andere sehr kalt. Und da wurden Gewächse gezogen. Und ringsherum um dieses Objekt, der Professor beschäftigte sich mit Löwenmäulchen und Mais. Riesenflächen waren angebaut. Und wir als Kinder hatten sehr viel Spaß daran. In allen Farben. Die Kolben blau, rot, gelb, wie immer. Martin Bormann kam in Friedenszeiten regelmäßig nach Altrehese. Er hatte ja hier seine Wohnung im Gutshaus. Und dann nahm er nach Berlin im Auto natürlich Fresspakete mit. Wie aus dem Briefwechsel hervorgeht, Gemüse und Salat aus der Gärtnerei für den Führer, Honig aus dem großen Bienenhaus am Eingang des Parks für den Führer. Er schildert das noch sehr genau. Und Lämmer und Kälber aus Altrehese für die Reichskanzlei. Denn Bormann hat zwar alle... Ein Blick in die Literatur zeigt, dass in den Jahren nach 1933 ein signifikanter Anstieg von Schriften zu verzeichnen ist, die sich mit Heilpflanzen befassen und deren Verwendung propagieren. Mit der Anlage des Heilpflanzengartens in Altrehese war die Hoffnung und Forderung verbunden, die Belehrung der Ärzteschaft in der Heilpflanzenkunde im Rahmen der ärztlichen Fortbildung zu integrieren. Diese sollte unter anderem ausführlicher unter Heranziehung des Schaugartens in den Kursen in Altrehese erfolgen. Das Heilpflanzenthema hatte auch das Interesse des SS-Führers Heinrich Himmler geweckt. Der SS-Heilpflanzenanbau wurde schnell institutionalisiert und mündete schließlich in die Gründung eines eigenen Unternehmens, der Deutschen Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung. Basis war die Verwertung der Arbeitskraft der KZ-Häftlinge, Kernstück der Deutschen Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung, bildete dabei die Anlage beim KZ Dachau. Die Anlage des Mustergartens in Altrehese war ein Meilenstein auf diesem Weg nach Dachau gewesen. Das Gut Altrehese erwarb der Hartmann-Bund nach der Enteignung der Vorbesitzer durch die NSDAP im August 1934 und baute es zum Schulungslager um. Dabei wurde das alte Dorf bis auf Kirche, Schule und Pfarrhaus sowie einer Karte als zukünftiger Dorfkrug abgerissen. In der Folgezeit entstanden 22 niederdeutsche Fachwerkhäuser mit Schilfdächern. Statt mit Hausnummern wurden die Häuser des Dorfes mit Namen deutscher Gaue und Städte versehen, die angeblich die Herkunft der Spenden aus der Ärzteschaft zum Bau des jeweiligen Hauses kennzeichnen. Daneben erhielten die Häuser Inschriften wie »Errichtet im dritten Jahre«, gemeint ist damit 1935, Die Inschriften verweisen noch heute deutlich auf den Anspruch der Urheber, dass mit der nationalsozialistischen Machtergreifung nicht nur eine neue Zeit, sondern auch eine neue Zeitrechnung angebrochen war. Das neue Musterdorf Aldrese mit der Ärzteführerschule wurde als ein symbolischer Ort mit Modellcharakter und als ideologisches und architektonisches Aushängeschild des NS-Staates geplant und errichtet. Zum Gesamtkomplex gehörten ebenfalls ein erbbiologisches Forschungsinstitut, ein großzügig eingelegter Sportplatz, eine Turnhalle, eine Badeanstalt sowie ein Segelbootshafen mit Sonnendeck. Aldrese nach 1945. Die unzerstörte Ärzteführerschule, das Gut und das Dorf wurden nach der Übergabe an die Rote Armee am 30. April 1945 evakuiert. Auf dem Gut die Bodenreform durchgeführt und ab Ende 1948, nach dem Abzug der russischen Soldaten, das Gelände der eigentlichen Ärzteführerschule als Kinderheim für Kriegswaisen genutzt. Die Dorfbevölkerung von Aldrese konnte schon im Sommer 1946 zurückkehren. 1952 folgte ein Lehrerinstitut und von 1953 bis 1957 eine 330 Mann starke Sicherheitsabteilung der inneren Truppen der DDR-Staatssicherheit. Danach wurde das Gelände von der Nationalen Volksarmee der DDR genutzt. Große Bunkeranlagen wurden gebaut. Während dieser Zeit trainierten auch Leistungssportler in der Turnhalle. Das Schloss und der Park wurden zum Gästesitz des Militärbezirks MBV umfunktioniert und am Ufer des Tollensesees feierte die frühere DDR Funktionärs- und Regierungselite. ...1990 übernahm das Gelände die Bundeswehr, die dort ein Offizierswohnheim einrichtete und dafür die Gebäude bis zum Abzug 1998 sanierte. Eine öffentliche Erinnerung an die Geschichte und an die Funktion der Führerschule der deutschen Ärzteschaft fand bis 1990 nicht statt. Auch wurde nach 1990 versucht, das Gelände für Tagungen von rechtsradikalen Parteien zu nutzen, was aber verhindert werden konnte. Juristische Aufarbeitung. Zur Verantwortung gezogen wurde nach der Befreiung vom Nationalsozialismus keiner der Hauptakteure der Führerschule der deutschen Ärzteschaft. Hans Deuschel, bis 1940 Leiter der Führerschule, war bei Kriegsende SS-Bürgermeister von Starnberg und saß 3 Jahre in amerikanischer Internierungshaft. In seinem Entnazifizierungsverfahren im Oktober 1948 gelang es ihm, sich aus der Gruppe 1 der Hauptschuldigen herauszulavieren und in die Gruppe 4 der Mitläufer eingestuft zu werden. Danach war er ein freier Mann, begann ab 1949 mit der Produktion von Kleidermottensäcken und starb 1953 als angesehener Ex-Bürgermeister in Starnberg. Hermann Alois Böhm, bis 1943 Leiter des Erbbiologischen Forschungsinstituts in Aldrese, war der letzte Dekan der Medizinischen Fakultät in Gießen vor dem Kriegsende. Wurde 1945 von der Militärregierung entlassen und führte anschließend eine Privatpraxis in Gießen. Er starb am 7. Juni 1962 in Gießen. Kurt Blume, unter anderem Beauftragter für die ärztliche Fortbildung, stellvertretender Reichsgesundheitsführer, stellvertretender Leiter des Hauptamtes für Volksgesundheit der NSDAP und stellvertretender Leiter des Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebundes, wurde im Rahmen des Nürnberger Ärzteprozesses 1946-47 auch zu Aldrese befragt. Er verharmloste die Bedeutung der Führerschule. Diese spielte in der Urteilsfindung keine Rolle mehr. Blume wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der nationalsozialistische Multifunktionär Blume schaffte es sogar, im Juni 1948 als entnazifiziert eingestuft zu werden. Bis zu seinem Tod am 10. Oktober 1969 lebte er in Dortmund, wo er seit 1948 als Facharzt für Haut- und Harnleiden eine eigene Praxis hatte. Leonardo Conti, Nachfolger des bereits 39 gestorbenen Reichsärzteführers Gerhard Wagner, brachte sich in seiner Zelle in Nürnberg um. Seine Mutter Nana Conti, Leiterin der Reichshebammenschaft und für die Hebammenkurse in Aldrese verantwortlich, floh 1945 nach Schleswig-Holstein, kein Prozess durch Alliierte bekannt, gestorben 1951. Ihr Tod löste große Betroffenheit in Hebammenkreisen der BRD aus. In den nordischen Ländern gab es Sterilisationsgesetze, aber meist nur auf freiwilliger Basis und auf wenige Fälle beschränkt. Auch in Deutschland gab es bereits vor 1933 Vorschläge für ein Sterilisationsgesetz. Doch erst nach der Machtübernahme wurde unter Anleitung von Professoren der Psychiatrie und der Medizin ein Gesetz erlassen, das zur zwangsweisen Unfruchtbarmachung von mehr als 150.000 Menschen innerhalb von 2 Jahren führte. Das heißt, dass in Deutschland in diesen 2 Jahren 3-mal mehr Menschen sterilisiert wurden als in 42 Jahren in 33 Staaten der USA. Niemand kritisierte diese Sterilisationsorgien. Die angelsächsischen Genetiker stellten diese Zwangsmaßnahmen sogar als ein Vorbild hin. Wie schon gesagt, für die amerikanischen Kollegen handelte es sich vor allem um Biologen und Genetiker, mit denen sie seit Jahren zusammengearbeitet hatten. Sie ignorierten die Schriften, die zum Völkermord aufforderten, die Sterilisationen an farbigen Kindern und den sogenannten Rheinland-Bastarden, sowie die von den Professoren ausgearbeiteten Rassengesetze. Auf dem Internationalen Genetikerkongress im August 1939 waren für diese Herren Hauptvorträge vorgesehen. Aufgrund der gespannten militärischen Lage reiste die deutsche Delegation vorzeitig ab. Daraufhin ließ das Präsidium das Referat des Baron von Verschür verlesen, weil man ein so wichtiges Dokument zur Kenntnis nehmen wollte. Der Freiherr schlug bereits 1939 vor, genetische Studien an ganzen Bevölkerungsgruppen durchzuführen. Eine Idee, die 4 Jahre später durch seinen Assistenten im Konzentrationslager Auschwitz zu den grausamsten Versuchen führte. Man hatte sich in den Vorkriegsjahren nie von den nationalsozialistischen Wissenschaftlern, von den Rassisten distanziert. Die Politiker hatten sowieso kein Interesse daran, eine Forschergruppe, die ihnen vielleicht nützlich sein könnte, zu diffamieren. So ist es vielleicht zu erklären, dass all diese Propagandisten der ungerechtfertigten Sterilisation, der Tötung anormaler Kinder, der Vernichtung von unheilbaren Kranken und der Auslöschung ganzer Bevölkerungsgruppen niemals zur Rechenschaft gezogen wurden. Ihre Namen fehlen in den Akten der Nürnberger Prozesse und in den Listen derjenigen, die wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Nachfolgeprozessen angeklagt wurden. fünf führende Ärzte oder Leiter des Gesundheitsdienstes begingen 45 Selbstmord. Professor Eugen Fischer, Professor U. Reche, Experte des Sippenamtes, Professor B. K. Schulz, Leiter des Rassenamtes in Prag, Professor E. Rüdin, der Vater der Sterilisationsgesetze, lebten als wohlgeachtete Emeriti in der Bundesrepublik. Professor Fritz Lenz, Professor M. Stemmler, Professor U. von Verschür sowie seine Schüler Professor Grebe und Professor Schade lehrten nach 1950 alle wieder an den Fakultäten der bundesdeutschen Universitäten. Nur der Vertreter der nordischen Seele, der Philologe H.F.K. Günther, verlor seinen Lehrstuhl. Die Mediziner und Biologen kritisierten die Unwissenschaftlichkeit seiner Theorien. Nach 1945 wollte man nicht mehr nach völkisch und rassischer Eigenart entsprechend der deutschen